Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 5, Jena, 1. September 1794. Wir sind glücklich und bei ziemlich guter Zeit hier eingetroffen, und ich hoffe, dass auch dir das schlimme Wetter nicht geschadet haben soll. Nimm noch einmal meinen herzlichen Dank an für das Opfer, das du mir gebracht hast, und der Minna versichere, dass ich ihr die Gefälligkeit sehr hoch anrechne, dich auf einige Tage mir überlassen zu haben. Es ist doch eine wohltuende Empfindung, sich, wenn man getrennt lebt und auch wie wir beide sich im Geiste nahe bleibt, zuweilen wieder in das fleischliche Auge zu sehen. Ich wusste es vorher und zweifelte keinen Augenblick, dass ich dich ganz als denselben wiederfinden würde, aber es tat mir doch herzlich wohl, mich mit meinen Augen davon zu überzeugen und die Wirklichkeit meiner Erwartung gleichsam mit Händen zu greifen. Auf deine Zusage wegen der musikalischen Abhandlung baue ich, denn du bist hier ganz in deinem Elemente, und das Geschäft ist nicht so verwickelt, dass du bei deinen übrigen Arbeiten dich nicht recht gut dabei sammeln könntest. Gelegentlich denkst du dann auch auf einen anderen Stoff, und vielleicht führen künftige Veranlassungen einen herbei. Deine Idee zu einer Darstellung des philosophischen Egoisten und seines Gegenteils würde ein herrlicher Stoff für ein Drama oder Roman sein, aber bloß philosophisch behandelt, dürfte die Ausführung ins Trockene verfallen, wie zum Beispiel alle Mendelssohnschen Dialoge. Bei dem Versuche, Metaphysik zu popularisieren, wie du in Briefen an ein Frauenzimmer vorhast, wirst du, fürchte ich, auf unübersteigliche Schwierigkeiten stoßen, und der Gewinn würde die ungeheure Arbeit schwerlich belohnen. Eine sehr schöne Materie würde die Aufstellung eines Ideals der Schriftstellerei und ihre Zusammenhangs mit der ganzen Kultur sein, und ich wüsste keine, die in so hohem Grade für dich taugte. Schriftsteller-Einfluss spielt in der neuen Welt eine so entscheidende Rolle, und es wäre zugleich so allgemein interessant und so allgemein nötig, darüber etwas Bestimmtes und aus der reinen Menschheit hergeleitetes festzusetzen. Diese Materie stände mit der Einwirkung auf die Geister in dem nächsten Zusammenhange, und die reichhaltigsten Resultate der ganzen Philosophie würden darin zusammenfließen. Bei meiner Zurückkunft fand ich einen sehr herzlichen Brief von Goethe, der mir nun endlich mit Vertrauen entgegenkommt. Wir hatten vor 6 Wochen über Kunst und Kunsttheorie ein langes und breites gesprochen und uns die Hauptideen mitgeteilt, zu denen wir auf ganz verschiedenen Wegen gekommen waren. Zwischen diesen Ideen fand sich eine unerwartete Übereinstimmung, die umso interessanter war, weil sie wirklich aus der größten Verschiedenheit der Gesichtspunkte hervorging. Ein jeder konnte dem andern etwas geben, was ihm fehlte, und etwas dafür empfangen. Seit dieser Zeit haben diese ausgestreuten Ideen bei Goethe Wurzel gefasst, und er fühlt jetzt ein Bedürfnis, sich an mich anzuschließen und den Weg, den er bisher allein und ohne Aufmunterung betrat, in Gemeinschaft mit mir fortzusetzen. Ich freue mich sehr auf einen für mich so fruchtbaren Ideenwechsel und was sich davon in Briefen mitteilen läßt, soll dir getreulich berichtet werden. Gestern erhielt ich schon einen Aufsatz von ihm, worin er die Erklärung der Schönheit, dass sie Vollkommenheit und Freiheit sei, auf organische Naturen anwendet. Ein großer Verlust für unsere Horen ist es, dass er seinen Roman schon an Unger verkauft hatte, ehe wir ihn zu den Horen einluden. Er beklagt es selbst und hätte ihn uns mit Freuden überlassen. Doch verspricht er, so viele Beiträge zu liefern, als in seinen Kräften steht. Hier die versprochene Anthologie für Minna und für dich die Thalia, worin du deinen Aufsatz über Deklamation finden wirst. Mehrere solche Aufsätze würden uns für die Horen sehr vorteilhaft sein. Du wirst dir selbst gestehen müssen, wenn du ihn wieder liest, dass diese simple und nachlässige Form dieser Materie sehr gut ansteht, und gewiss ist sie in kleinen Aufsätzen die allerpassendste. Bei meiner Nachhausekunft fand ich alles wohl. Auch ich hatte mich zum ersten Mal von meinem Kinde getrennt, wie du von deiner Familie, und es war mir eine ganz eigene Freude, mich wieder in meinen kleinen häuslichen Kreis zu finden. Jetzt bin ich auf 3 Wochen hier allein, denn meine Frau ist mit dem Kleinen nach Rudolstadt geflüchtet, weil die Pocken hier inokuliert werden und er jetzt im Zahngeschäft ist. Es